SWR 2 Hörspiel. Don Howarth, 1924 in Liverpool geboren, war Autor zahlreicher, oft preisgekrönter Fernseh- und Hörspiele. Auch seine Fernseh- und Filmdokumentationen über den algerischen Befreiungskrieg und die kubanische Revolution machten ihn seinerzeit über England hinaus berühmt. Seine Hörspiele sind geprägt von einer gewissen, oft als typisch britisch bezeichneten, verqueren Humorigkeit, die noch die abstrusesten Ereignisse mit augenzwinkernder Selbstverständlichkeit schildert. 1974 wurde das erste dieser Stücke in Deutschland urgesendet. Das Hörspiel, vor allem Queenie, aber auch Sam, Fred Bates und andere, folgte im Jahr darauf. Don Howarth ist im Januar diesen Jahres in England gestorben. Vor allem Queenie, aber auch Sam, Fred Bates und andere. Ein Hörspiel von Don Howarth. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim und Marianne de Barde. Also, prächtigste Dahlie, Mr. Kadrex! Bravo! Bitte, schönstes Gebinde aus Eigenzuchtgemüse, Mrs. Polly Styrin! Folgsamster Hund, männlich oder weiblich, Miss Cunningham! Also bitte der gelungenste Vortrag auf dem Klavier, Miss Quinny Becknell. Bitte, könnten Sie etwas leiser sein? Bitte! Würden Sie bitte dem Ersuchen des Herrn Vorsitzenden Folge leisten, Madam? Ach, ich werde mir doch von dem grünen Schnabel da nichts gefallen lassen. Ich sage ja nur, dass Sie die äußeren Blätter von meinem preisgekrönten Kohlkopf abgehauen hat. Stimmt auch. Ja, das habe ich selbst gesehen. Und das Schild sehr lobenswert hat sie rausgerissen und dafür das da hineingeschaut. Ja, was steht denn drauf? Ich kann es nicht lesen. Minderwertig. Oh. Weiß weiß, der taugt doch nicht, der Kohlkopf, Sammy Crow. Bitte, bitte, da Obst und Gemüse, bitte. Also bitte, Madam, die Urteilsfindung über den Kohlkopf müssen Sie den Preisrichter überlassen. Minderwerte. Weil sie ihn mit ihrer Machete verstümmelt hat. Damit Gott dir vergeben, Sammy Crow. Wenn mein teurer Mann sie verlassen hätte, der würde dir jetzt die Schnauze mit deinen eigenen Zähnen stopfen. Das ist ja unverschämt. Also bitte, Madam. Dies ist eine Veranstaltung des Gartenbauvereins. Hier gibt es keine minderwertigen Ausstellungsstücke und hier werden auch keine Mundwerke mit Zähnen gestopft. Der ist doch total beknabbert, der Korb. Weil du ihn so zugerichtet hast. Hol sie nur raus und dann rock deine Machete. Was? Ja, deine Machete? Auch nicht! Bitte, Madam, hier wird nicht mit Macheten geworfen. Vorsicht! Er hat doch tatsächlich gemacht. Ich möchte doch sehr gebeten haben, dort bei Obst und Gemüse das Werfen vom Bein zu unterlassen. Bahnfrei! Pärzter! Nicht, Sammy, nicht! Leg den Kohlkopf weg! Bahnfrei! Sammy! Au! Oh! Was ist denn da los, Quinny? Der junge Mann hat der alten Frau seinen Kohlkopf an den Kopf geworfen. Das ist ja unerhört. Jetzt drücken Sie ihm auf die Pelle. Jetzt reicht, Sammy! Verschwindest! Aber so fast noch ich hab's gesehen. Sie haben mich rausgesetzt. Nein, alles. Sie hat wirklich an ihrem Kohlkopf herumgesäbelt. Oh, ist ja egal. Falls es zu einem Prozess kommt, ich gebe Ihnen gern meine Adresse. Ah, ja, so, danke. So was tut man doch nicht. An sich nicht, nee. Also, Sie können mich als Zeugin benennen. Ach so. Danke. Tja, dann. Nein, bleiben wir. Ach, bleiben Sie doch noch. Haben Sie nicht einen Preis bekommen? Ja. Lassen Sie mich raten, wofür. Vergiss mal nicht? Nein. Nichts Gärtnerisches. Klavier. Dann habe ich Sie gehört. Haben Sie zugesehen? Nein, ich war hinten bei den Gemüslern. Für eine junge Lady, da dreschen Sie aber ganz schön drauf. Ich leg's nicht speziell auf Lautstärke an. Aber Sie können's, das Dreschen. Soll ich das als Kompliment nehmen? Unbedingt. Warum hat die Alte an ihrem Kohlkopf herumgesäbelt? Sie ist eine Peacock. Oh, und das erklärt, warum sie an ihrem Kohlkopf herumsäbelt? Oh ja. Wieso? Sie wohnen nebenan. Aha. Was ist? Sie hätte sie ja fast skalpiert mit ihrem Kriegsbeil. Da, auf der einen Seite ist ihre Lockenpracht weg. Oh. Sieht jetzt so unsymmetrisch aus wie ihr Kohlkopf. Das ist sie. Meine Dampfmaschine. Nett von ihm, mich herumzuführen. Geschieht sehr gern. Und mit der wird die ganze Spinnerei betrieben? Oh ja. Nicht viel Saft drauf im Moment natürlich. Samstagnachmittag. Ja. Aber jetzt soll sie sich mal produzieren. Dauert einen Moment. Sie ist sehr alt. Sieht auch alt aus. Mein Ur-Ur-Urgroßvater hat sie aufgestellt. Und der Job vererbt sich in der Familie? Ja. Auf so ein Ungetüm muss man sich natürlich verstehen. Was nur nicht bei allen der Fall war. Ihren Vorfahren, meinen Sie? Gut, die Hälfte hat sie ins Jenseits befördert. Ist sie gefährlich? Klar. Auf wie viel steht der Zeiger dort? 15. Also, bringen wir sie mal etwas auf Touren. Geht sie davon schneller? Mit einigem Zureden, zu welchem Zweck es den Schlägel hier gibt. Hey, los, mach zu! Altes Arzt! Predig! Kann da nichts passieren, wenn man so draufhämmert? Bei sanfter Behandlung kann noch viel mehr passieren. Mein armer Dad hat ihr durch die kleinen Öffnungen hier feinstes Öl zugeführt. Und schon war sein Kopf ab. Los jetzt! Alles aß! Zeig, was du kannst! Die Zeiger sind schon alle im Roten. Darf das sein? Nein. Ja, und das sagen Sie ganz ruhig? Beständig überlastet. Ziehen Sie mal den Hebel dort runter. Den? Ja, nur zu. Ziehen Sie. Ah! Was ist denn das? Ach, Sie haben die Sirene ausgelöst. Eine Sirene habe ich noch nie ausgelöst. Ja, dann nochmal. Nochmal. Nur zu. Hier habe ich den preisgekrönten Kohlkopf gezogen. Oh, setzen Sie sich doch. Die Kiste da ist sauber. Danke. Unter der Woche ist abends hier reger Betrieb auf den Parzellen. Schubkarren, Gießkannen, Mücken in der Abendsonne, Pfeifenrauch. Sehr friedlich. Bisschen Abwechslung vom Maschinenraum. Dass Sie in Ihrem Alter schon für so ein wildes Ding verantwortlich sind. Sie müssen allerhand los haben. Ach nee. Ich war nur als Nächster dran. Als mein Dad in die Luft geflogen war, hat Mr. Haysons Welt mir erklärt, dass ich den Job hier zu übernehmen hätte. Ich wollte eigentlich mit der Schule weitermachen, aber dafür hat er kein Verständnis. Er kann doch nicht einfach über Sie bestimmen. Tut er aber. Und das lassen Sie sich gefallen? Ja. Sie sind lustig. Santa Lucia, Santa Lucia. Das sind Mr. Briggs und Mr. Warburton und Mr. Warburtons zurückgebliebener Neffe und Joe Skunk. Wo sind die denn? In der Wellblechhütte. Da schließen sie sich ein und spielen Domino. Sie haben eine hübsche Stimme. Was? Nee, mehr laut als hübsch. Ich muss gegen meine Maschine ansingen. Damit Sie gut gelaunt bleiben? So ist es. Mein Dad ist trübsinnig geworden. Warum? Er hat den ganzen Tag gearbeitet. Ja. Schweres Leben. Arbeiten Sie denn nicht den ganzen Tag? Nee. Aber eigentlich nicht. Aber das kann doch nicht sehr befriedigend sein. Für wen? Naja, für keinen von beiden. Ach doch. Er würde niemand finden, der es mit der Maschine aufnimmt. Und ich? Keinen anderen Job ohne Arbeit. Total befriedigend für beide Teile. Ja. Violetta, das zu dir flieht. Bekam Mordsbegräbnis, mein Dad. Die ganze Haythornswaite-Reihensiedlung war angetreten. Im Sonntagsstart. Wohnen Sie in der Haythornswaite-Reihensiedlung? Gegenüber der Spinnerei, ja. Armer Dad. Einer von seinen Stiefeln ist bis ins Wasserreservoir geflogen. Wurde erst 3 Monate später wieder an Land gespült. Komm zu mir herab, oh komm, Violetta. So laut ist es nur samstags. Unter der Woche, wie gesagt, ist ja alles ziemlich friedlich. Ja, da werden Pfeifen geraucht, Domino gespielt, die Komposthaufen werden auseinandergenommen. Ich würde gern mal zusehen, wenn die Komposthaufen auseinandergenommen werden. Ja, dann kommst du eben unter der Woche mal mit drauf. Und die Sirene würde ich gern noch mal heulen lassen. Kannst du. Ich glaube, ich würde auch gern in der Haythornswaite-Reihensiedlung wohnen. So? Ach so? Was anderes soll mir gestohlen bleiben? Lässt sich hören. Also. Tja, Sammy. Wenn ich dich Sammy nennen darf, Sam. Mein Standpunkt und Mars Standpunkt ist der, dass Quinny noch zu unreif ist fürs Heiraten. Und Ma hat's mit dem Magen und im Augenblick liegt sie ja flach. Andererseits ist Quinny anders als normale Mädchen. Halsstarrig bis dort hinaus, immer schon ihre eigenen Wege gegangen. Na ja, bring mal einem alten Hund ein neues Kunststück bei. Ich sag also, wenn sie so drauf versessen ist, von mir aus, meinen Segen habt ihr und ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank. Ma wird sich schon wieder hochrappeln. Nur sind dir die Fälle jetzt endgültig davongeschwommen. Du musst verstehen, sie war ein paar Jahre lang im Ponyclub. Ma? Nein, Quinny. Bis der verdammte Gaul sie aufs Straßenpflaster gefeuert hat. Ma hat sie dann ans Pianoforte verfrachtet. Obwohl man sich meiner Ansicht nach auch durch einen Sturz vom Klavierhocker den Arm brechen kann. Unbedingt. Naja, wir wollen das Thema jetzt nicht weiter verfolgen. Aber ich hoffe, ich kann auf deine Unterstützung rechnen, falls irgendwann... Bestimmt. Aber ganz entre nous. Von Mann zu Mann. Fest steht, Mars Ambitionen in Richtung eines reichen Landbesitzers mit Halali, Wildschwein, Rebhuhn und so weiter wären fürs Erste im Eimer. Tut mir leid. Nur kein Grund, dass es dir leid tut, George. Sam. Sam. Mir meinerseits hatte etwas Zeitgemäßeres vorgeschwebt für das Kind. Sagen wir Astronaut oder ein vergleichender Ökologe. Oder von mir aus auch ein Fernsehfritze, den man im Auge behalten kann. Nicht, dass ich irgendetwas schlecht machen will an deinem Metier, Beruf, Wirkungsbereich oder wie du es nennen willst, Sammy. Dampfmaschinenmaschinist. Ja. Und da meinen gut informierte Leute, die seien mit den Laternenputzern ausgestorben. Ein alter Beruf. Ja. Prähistorisch. Vorsintflutlich. Trink mal ein Glas Sherry. Sie ist ein empfindsames Geschöpf, wie ihre Mutter, und nervös veranlagt. Sie hat immer ein behütetes Leben geführt. Nie was anderes gekannt als Wasserspülklos. Und was muss passieren? Sie erspäht dich und ist nicht mehr zu halten. Ich auch nicht. Naja, Sam, ich sag eben, wenn's schon so ist, dann wohl am besten so. Das Dumme ist nur, dass sich bei Ma alles auf den Magen schlägt. Prost. Prost. Es ist Eckroyd in unserer bescheidenen Hütte. Nein. Ach, oje, verzeih, ich wollte nur aufräumen. Hab's glatt vergessen. Das ganze Zimmer, das ist hier eine Werkstatt. Wo kann ich denn meinen Mantel aufhängen? Ich schaff gleich was raus in den Hof. Doch, da. Und das ist doch kein Tisch. Doch, Schatz, das ist der Esstisch. Da liegt nur die Kirchenuhr drauf, umgedreht. Wieso denn die Kirchenuhr? Sie muss überholt werden. Ich tue es für Wally Baggett. Warum? Der ist ab nach Kanada. Die Tapete, die hängt hier ein Fetzen von der Wand und es gibt hier kein warmes Wasser und... Was ist denn? Die Riesenkatze! Da, auf der Mauer im Hof! Die starrt auf uns runter. Fred Bates. Wie? Der Kater gehört den Peacocks. Und er heißt Fred Bates? Ja. Wieso? Ja, weil er so heißt. Oh nein. Nee, nur keine Angst, dem werden wir gleich helfen. Gib mal den Besen da, ja? Verschwinde! Scher dich weg, du! Reudia, Geilkopf! Unterstehe sich da, Fred Bates von seinem Platz zu vertreiben. Ich unterstehe mich, Mrs. Peacock. Halt dich zurück, Sam, ich sag's dir. Sonst wird hier jemand anderes vertrieben, wenn unser Joe aus dem Knast zurückkommt. Oh, das ist so, das hab ich ja gar nicht gewusst. Ach du, nicht weinen, Schatz. Hier fehlt nur die weibliche Hand. Komm, ich zeig dir das vordere Zimmer. Oh, so viele Bücher. Das ist ja wie eine Bibliothek. Das da sind noch welche von meinem Dad. Politik und so weiter. Und da steht, was ich studiere. Was studierst du denn? Alles, was mir Spaß macht. Maschinenkunde, Physik und sowas. Hier, auf der Seite sind alte Sagen. Ja, und was machst du denn später? Hast du vor, ein Examen zu machen? Ein Examen? Wieso? Ja, wozu liest du denn sonst all die Bücher? Ja, zu meinem Vergnügen. Hier, guck mal, das. fantastisches Buch über die Kreuzzüge. Es sind sehr schöne Bilder drin. Aha. Wie, nicht das Richtige, dass ich Bücher lese? Oh, doch. Und wie? Lachst du oder weinst du jetzt? Ach, ich freue mich so. Darf ich was fragen? Klar. Kann ich mein Klavier hier aufstellen? Klar. Und singst du dann auch mit mir? Klar. Schön würdest du sein und die Leute sähen's ein. Du wärst mein größter Stolz bei der Osterparade. Nimm keine Notiz von ihr, Schatz. Sie brüllt dauernd was durch die Wand. Kein anderer Anschlag wegen der. Spiel ruhig weiter, ja? Ein Lied würd ich schreiben, sie sollte bei mir bleiben. Das Mädchen, das mit mir geht zur Osterparade. Oh Gott, noch mal. Keine Ruhe mehr geben, ihr zwei. Man kriegt ja kein Auge mehr zu. Bis 2 oder 3 heute Nacht habt ihr Sprungfedern bedient. Hör nicht hin, Schatz. Es ist kaum 10 und schon jodelt ihr wieder. Hör nicht hin, Schatz, nur feste drauf, ja? Ich kann nicht. Doch, nur weiterspielen. Mach weiter, kümmere dich nicht. Ich kann nicht. Sie leben die Peacocks. Mrs. Peacock! Komm zur Hintertür! Warum denn das? Schreit sich leicht über die Mauer weg. Also, was hast du mir zu sagen? Hör zu, Grenbar! Jeder hat seinen Sport! Aber nicht unsamtägliche Lieder am Sonntag! Queenie spielt, was sie will und wann sie will! Nicht am Sonntag! Verroll dich, Grenbar! Oder die Besuchszeit ist abgelaufen! Keiner von uns sitzt! 3 sitzen! Und 16 simulieren im Spital! Oh, gleich komme ich rüber! Kommt sie wirklich? Nein! Doch, ich komm! Früher ist sie gekommen, zu Netzlebzeiten. Wenn sie versucht, durchs Fenster zu klettern, klopfe ich ihr mit dem Kohlenhammer auf die Finger. Sam, lass das! Seht mal, Gentleman! Aber er hatte keinen Mund. Wie peinlich. Und deswegen ist ihm deine Mutter dort. Jetzt hör mal! Wir reden vom Klavierspiel! Ich kann auch leise spielen, Mrs. Peacock. Ehrlich. Wird auch mehr passen zu einer Lady. Als draufhauen wie dich gescheit. Du willst ja bestimmt nicht, dass uns der Kopf brummt, mein Kind, oder? Es würde sich anhören wie ganz weit weg. So richtig idyllisch, wie? Sammy, habe ich dir schon dein Hochzeitsgeschenk gegeben? Nicht, dass ich wüsste. Warte einen Augenblick, ich hol's schnell. Sie ist doch eigentlich ganz nett, oder? Nett? Ja. Sammy! Hier! Pass auf, da kommt's! Ah! Oh, Sam! Oh, du bist ja klatschnass! Zur Abkühlung! Los, komm, schnell! Was denn? Ey, schnell, auf ins Schlafzimmer! Oh, jetzt sieht's gut. Sam! Sam, nicht rausklettern! Was willst du denn? Dann gib mir den Bettvorleger, schnell, los! Den Bettvorleger? Und die Zeitung da, ja, los, komm, gib mir! Was? Auf dem Dach? Los, mach zu! Und die alte Wolle. Und das Kissen. Ja, schnell, Queenie, schnell. Los. Los, mach. Wozu denn, Sammy? Was tust du denn? Ich verstopfe in den Kamin. Ich räuchere die Bande aus. Und wie ich höre, kamen sogar ihre kleinsten schwarz vor Rust auf die Straße getaumelt. Rauch macht keine Unterschiede. Schwärzt ohne Ansehen der Person, würde ich in dem Fall sagen. Ja, das ist noch besser ausgedrückt. Tja, also... Des Glaubens und der Hautfarbe. Ja. Wie viele Peacocks leben denn in dem kleinen Haus? Na, der letzten Zählung nach 48. Da haben sie es aber eng, wie? Naja, ein paar sind immer im Knast und andere pofen im Spital. Ach so. Es scheint, sie gehören zu der Kategorie von Leuten, die gerne um jede Kleinigkeit ein Riesengeschrei machen. Schon eher, ja. Und dabei kriegen sie vom Staat alles frei. Pillen, Brillen, Gebisse. Die brauchen sich nur zu bedienen. Grandma Peacock hat sich gleich 2 Gebisse zugelegt. Haben sie alle inzwischen. Vor den Sozialisten hatten sie bestenfalls eines. Und damit musste die ganze Familie auskommen. Das ging beim Essen rund. Lach nicht. Das sind die Phänomene, die ich in erster Linie verantwortlich mache für unsere Misere. Und für den Niedergang des Landes überhaupt. Tatsächlich? Oh ja. Na, du findest doch keinen Japaner und keinen Deutschen, der jeden Tag durch eine neue Brille glotzt. Oder dich jeden Tag mit einem neuen Gebiss angrinst. Nein? Absolut nicht. Und trotzdem müssen unsere Minis gegen ihre VWs und Toyotas konkurrieren. Aber zurück zu unseren heimischen Affären, Sam. Queenie hat diese Geschichte sehr mitgenommen. Wasser durchs Fenster kippen, ganze Familien ausräuchern. Na, nicht, dass ich kein Verständnis hätte. Versteh mich nicht falsch, Sammy. Nein. Du liebe Zeit, was haben wir uns alles einfallen lassen bei Benita? Ja? Der alte Snotty Thomas und ich. Samstagabend zum Beispiel, wenn wir verdammt angesäuselt ins Camp zurückkamen, dann haben wir die Klärgrubenpumpe gepackt. Und denen, die schon in der Falle lagen, eine ordentliche Dusche verpasst. Mann, da hätte ich gern mitgemischt. Ja, aber das war vor Queenie, Sam. Ja. Im Zivilleben? Nie. Nein, ich bin, seit ich denken kann, konservativ eingestellt gewesen. Und Ma hatte ihr kleines Hutgeschäft. Und ich glaube, ich kann ohne Übertreibung sagen, dass wir uns zu keiner Zeit unserer Ehe von Angriffen der Nachbarn bedroht gefühlt haben. So wenig, wie es uns je in den Sinn gekommen ist, auf deren Dächer zu klettern und sie auszuräuchern. Aber die haben Queenie auch nicht ins Klavierspielen reingesteckt. Nein, und deswegen möchten wir gern, dass Queenie sich, dass ihr beide euch etwas mehr in dem Milieu bewegt, an das das Kind gewöhnt ist. Kommt doch am Sonntagabend rüber und feiert mit uns den Gottesdienst in St. Cuthbert. Ja, wenn Sie Wert drauf legen. Ja, da kommen die, die etwas gehobeneren Gläubigen zusammen. Ja. Und irgendwann vielleicht, es hängt natürlich sehr von Mars Magen ab. Aufregung müssen wir um alles in der Welt vermeiden. Da legen wir, wer weiß, ein bisschen Kapital vor und ihr steigt in ein Hutgeschäft ein. Ja. Aber das zunächst ganz entre nous. Das liegt ja alles noch in weiter Ferne. Sehen wir uns Sonntagabend? Ja. Na, vielleicht bringst du einen von deinen großen Kohlköpfen mit. Ja, gern. Aber ich meine für den Altar. Als Beitrag zu unserer Erntedankfeier. Möchten dich also an ihren Busen nehmen, Mr. Aykroyd, in den Schoß der Hochkirche. Vorsicht, sag ich. In St. Cuthbert kriegst du eine sehr kurze Predigt für dein Geld. Umso besser. Einmal im Monat ungefähr gehe ich hin, aber es ist eben nicht mehr wie unterm alten Ebenezer. Seit 150 Jahren sind wir Heath und Thwaites die Säulen dieses Bethauses, meine Vorfahren und ich. Und ich erhalte es nicht mit meinem guten Geld, um mich hier mit Sprüchen aus der Mao-Bibel vollstopfen zu lassen. Naja, wie auch immer. Was machen wir jetzt mit der Stromversorgung? Jedes Mal, wenn die Brüder im E-Werk streiken, sind wir aufgeschmissen. Wenn die Idee ist, noch ein Notaggregat für die Lichtversorgung an die Dampfmaschine zu hängen... Ist es... Also noch mehr Überbeanspruchung verträgt sie nicht. Ach, überleg doch mal. Geht doch nicht, dass der ganze Betrieb stillgelegt wird, nur weil das Land im Finstern sitzt. Nein, natürlich wird das nicht. Wie geht's Ihrer Frau? Gut, danke. Seid ihr glücklich im Trautenheim? Naja, das Dach ist undicht. Wenn es regnet, werden die Betten feucht. Solange ihr glücklich seid. Nachwuchs noch nicht in Sicht, Mr. Aykroyd? Nein. Wachset und mehret euch. Aber ihr tut schon das Nötige, hoffe ich. Ja? Hat er gesagt? Ja. Naja, wir sind da ja ganz schön aktiv, oder? Das kann man wohl sagen. Wisst ihr, wie viel Uhr es ist? 3 Uhr morgens. Leg die aufs Ohr, Mrs. Peacock. Schlaf. Wie soll ein Mensch schlafen bei dem Gequietsch und Gerumpel? Man könnte ja meinen, man wohnt direkt neben dem Puff. Die ganze Siedlung kommt nicht zur Ruhe. Könnt ihr es nicht draußen treiben? Auf der Moorwiese? Also ich steige jetzt wieder ins Bett. Aber ein einziges Mal noch. Und ich hole die Polizei. Weißt du, man müsste ein Auto haben. Ja. Da wären wir ganz ungestört. Ja, ja. Glaubst du, Mr. Haythornthwaite würde dir eine Gehaltsaufbesserung geben? Nein, glaube ich nicht. Und du bist trotzdem zufrieden? Ja. Oh ja, solange du deine Maschine hast, dein Kohlbeet und deine Sagenbücher. Und dich. Oh, du bist schon einer. Queenie. Queenie. Sammy! Ich hab dich gewarnt! Ich hol die Polizei! Wegen des Notaggregats, Mr. Haythornthwaite. Was ist damit? Tja, ich habe deine Aufzeichnungen von meinem Bett nachgesehen. So machen wir es. Und kostet? Circa 5000 Pfund. 3 und sofortige Installierung. Ein Auto brauche ich. Was? Wozu? Für die sofortige Installierung. Sozusagen als Belohnung? Als Prämie? Ja. Ja, aber das ist ja so viel wie Gehaltsaufbesserung. Ja. Höre noch die Worte meines Großonkels Horace, da war ich 3 und er schon über 80. Sind vielleicht nicht die besten Maschinisten, die Ackroyds, aber treu wie Gold und spottbillig. Sehr freundlich von dem alten Herrn. Ach, Mr. Ackroyd, du wirst doch nicht einer lumpigen Summe Geldes wegen den von deiner Familie über Generationen erworbenen guten Ruf der Spottbilligkeit verwirken wollen. Nee, es geht nur darum, dass ich ein Auto brauche. Ja, aber spottbillige Leute kutschieren nicht in Autos herum. Wo bleibt denn da die natürliche Ordnung der Dinge? Tja, also sehen Sie, Queenie... Die Lady hat Flausen im Kopf. Nein. Also, du brauchst nicht zu sagen, Sammy. Das kenne ich. Also, wenn ich was von Auto gesagt habe... Kein weiteres Wort nötig, Mr. Ackroyd. Nee, dann wollte ich damit nur klar machen, dass Sie die Wahl haben. Entweder 400 Lappen rausrücken oder jedes Mal beim Streik im Dunkeln sitzen. Ich lasse mich nicht erpressen! Nein, Mr. Haythornthwaite? 350. Okay. Nach betriebsfertiger Installation. Also ich. Wenn ich 350 Pfund zur Verfügung hätte, Sam. Ja, aber mein Rat würde dich ja nicht interessieren. Sag's nur, Pa. Also in deinem Alter, da würde ich weniger an einen Barkauf von einer Gebrauchtkiste denken, sondern mehr an, Anzahlung auf einen neuen? Ja. Sagen wir einen Rover 2200. War ein bisschen teuer. Sunbeam ist auch hübsch. Nichts Zweitüriges, Sammy. Ma würde sich zu schwer tun, nach hinten zu klettern. Ein Fiat. Auf jeden Fall einer mit 4 Türen. Nichts, was Ma akrobatische Leistungen abverlangt. Also für mich tut's jeder, Sammy. Aber für Ma nicht, Queenie. Nein, ein Rover 2200 und wir könnten alle zusammen auf Ferien ins Ausland fahren. Oh ja. Nur nicht in glühenden Sonnenschein. Das wäre zu viel des Guten. Ja. Und keine fremden Gerichte. Das wäre nichts für Ma's Magen. Ja. Müsste also ein Typ mit großem Kofferraum sein, damit wir genügend Lebensmittel für 3 Wochen mitnehmen könnten. Unabhängig sind von fremder Küche. Ja. Auf nichts und niemand angewiesen. Ja. Das hat uns Engländern seit jeher Ansehen verschafft in der Welt. Pa, ich glaube... Tja, wenn wir dann soweit einig wären. Ich habe mich mit Verlaub schon etwas umgetan bei den Roverhändlern. Verfrüht. Was soll das heißen? Ich habe das Geld noch nicht. Aber ich dachte... Nach betriebsfertiger Installation. Aber Sammy, mach keine Geschichten. Ma freut sich schon auf die Spazierfahrt heute Abend. Er hat dir doch erklärt, Pa, dass er das Geld erst nach der betriebsfertigen Installation bekommt. Ja, was soll ich Ma sagen? Ma ist schon mehr als genug mit ihrer Gesundheit beschäftigt. Man kann ihr nicht zumuten, sich auch noch für die Installationsprobleme zu interessieren. Und damit wären wir jetzt völlig unabhängig, Mr. Ackroyd, ja? Ja, schauen Sie, ich habe den Wasserspiegel vom Reservoir angehoben. Sehen Sie? Bei Stromabschaltung öffnen sich die Schleusengatter automatisch und der Wasserdruck setzt den Generator in Gang. Also im Augenblick kommt alles Licht in der Fabrik nur von dem Ding da? Ja. Genial, Mr. Eklund. Nur steht das Wasser jetzt nicht etwas sehr hoch? Ich meine, das geht ja bis zum Rand. Wir brauchen den Druck. Ja, aber was passiert bei Wetterunbilden, Mr. Eklund? Wetterunbilden? Na, Regen! Die Reservoirmauern haben nachgegeben. Die halbe Siedlung steht schon unter Wasser. Geh nach oben, Oma! Was ist denn los, Joe, zum Teufel? In der Küche schwimmt schon alles. Sammy Croyd hat uns unter Wasser gesetzt. Ja, der soll mir was erleben. Lass dich fest, Oma. Wieso? Pass auf, da kommt ein neuer Schwall. Mira, hilf! Oma ist runtergegangen. Ja, Oma, so ist gut. Nur festgepaddelt. Da schwimmt der Fußball. Der Fußball trapst in dir. Packt Fred Fates am Kragen. Bravo, Oma. Und jetzt alles die Treppe hoch. Frauen und Kinder zuerst. Hat man deshalb in harter Arbeit eine vielköpfige Familie aufgezogen und sich vorm Gefängnis bewahrt, dass man auf seine alten Tage einfach weggeschwemmt wird. Mach zu, Oma, halt deine Augen später, da das Fenster. Los, Fred Mason, auf mit dir. Mira, reich den Vogel und die Kinder raus, eins nach dem anderen. Betty, Mary, Charlie, Caroline, mach Platz. Los, Oma, rauf ans Fenster, rauf mit dir. Das spielt jetzt ja nicht, Fred Mason. Jawohl, Oma, halt dich an der Regenrinne fest. Und hopp, rauf aufs Dach. Das war nicht sauber berechnet, Mr. Eklund. Die Fabrik hat immer noch Licht. Aber der Ort steht unter Wasser, Mr. Eklund. Da am Rathaus gehen Sie in die Boote. Das Postamt ist überflutet und meine Siedlung auch. Sieh dir doch das an, Mr. Eklund. Wie die Krähen hocken sie auf den Dächern. Meine Mieter, deine Nachbarn. Joe, erst 3 Tage zurück aus dem Bau. Setz dich auf den Schornstein, Oma. Junge. Ah, ja, nicht drängeln, einer nach dem anderen gefälligst. Trotzdem, ich sitze. Komm, Schmidt, ihr Fettbild. Ja, komm, Schmidt. Ja, schon. Queenies Klavier schwimmt davon. Toll. Und seht nur Sammys Frühbildkiste. Und seine Tante Willi treibt mit der Gummiente. Das ist der schwärzeste Tag, Mr. Eklund, den die Hethorn Trades erleben mussten, seit Großonkel Horace den Zweigbetrieb in Baden-Baden am Roulette-Tisch verspielt hat. Irgendjemand wird die Rechnung bezahlen müssen. Wie viel werden Sie denn jetzt von deinem Lohn abziehen? 50 Pence die Woche, schätze ich. Und für wie lange? Wie lange? Lebenszeit, vermutlich. So, guck mal da. Die Küche ist schon einigermaßen trocken. Ich habe ein schrecklich schlechtes Gewissen. Naja, ich bin schließlich an allem schuld. Wieso? Weil ich das mit dem Auto aufgebracht habe. Ah, wir kriegen schon ein Auto. Warte mal ab, warte mal ab. Oh, deine Tante Billy liegt mit Lungenentzündung im Krankenhaus. Ich stelle die Pfeilwurfscheibe auf. Ach, sie kann doch nicht Pfeile werfen. Wenn sie im Bett liegt. Macht sie immer. Wie? Setzt sich auf und wirft. Die Schwestern schreiben die Punkte auf und bringen die Pfeile wieder zurück. Und zwar, dazu haben sie doch gar keine Zeit. Oh, hast du eine Ahnung. Wir haben Respekt vor ihr. Das letzte Mal, als sie dort war, haben sie nicht gespurt. Da ist er aufgestanden und hat ein halbes Dutzend Betten voller alter Weiber umgekippt. Ach so. Sind hier eigentlich alle so? Manche ja, manche nein, wie überall. Ach, aber das ist doch nicht... Ich meine, trotzdem, das ist nicht normal. Ja. Nee, wohl nicht. Zieh deine Gummistiefel aus, Schatz. Ich mach uns Tee. Queenie, was ist los? Du! Was ist denn los, Schatz? Verzeiht, ist dumm von mir. Ach, ist ja auch scheußlich, in einem aufgeweichten Haus herumzuwarten. Du, geh zu deiner Ma, ich mach allein fertig, ja? Ich will dich nicht verlassen. Nur ein paar Tage. Wenn ich jetzt weg bin, komme ich nicht wieder. Ach so. Sam, ich will ja bei dir bleiben. Ich will dich nicht verlassen, aber... Weißt du, wenn lauter solche Sachen passieren, ich tue dann... Ich nie wieder was. Und deine Tante Billy, die alte Frauen aus den Betten wirft? Ach, das treibe ich ja schon aus. Oh, wenn alles nur ein bisschen normaler sein könnte. Sammy, ruhiger. Ja, ja, weiß schon. Oh, sanfter, friedlicher. Ja, sanfter, friedlicher. Soll's werden. Sammy! Mimi! Seid ihr schon wieder im Bett, ihr zwei? Ich mach Tee. Sieh mal nach, was sie will. Ja. Sammy? Was ist denn, Schatz? Du bist ja ganz blass. Grandma Peacock. Ach, ich komm schon. Hello, Sam. Hello, Grandma. Hello, Joe. Hello, Sam. In solchen Momenten sei der Hader vergessen. Oma hat eine Trauernachricht für dich, Sammy. Und hier sind wir, in voller Stärke, um dir unser Beileid auszusprechen. Hör mit dem Geschniefe auf, Mira. Hast noch Gelegenheit genug, wenn es soweit ist. Ja, aber was soll denn das? Das lebenslängliche Nachbarn nach altem Brauch unser Recht anzumelden... 36 Personen. ...auf Teilnahme am Leichenschmaus. Wessen Leichenschmaus? Deine Tante Billy. Sie ist abgekratzt. Abgekratzt? Hat das Zeitliche gesegnet, Sam. Du hast sie aus diesem Jammertal hinweggeschwemmt. Gefallen hat, diesem unseren Bruder Billy aus dem Elend dieser sündigen... Halt, Reverend! Halt! Schwester! Nicht Bruder! Aber doch gewiss, ja. Unser Bruder Billy... Nein. Schwester Billy! Billy, weiblich! Nicht Billy, männlich! Meine Tante Billy! Wenn Sie einfach nochmal das Stückchen zurückgehen würden, ja, Reverend? Fahren Sie fort, Reverend. Ich bin der Krematoriumsdirektor, Sir. Diesen, unseren Bruder... Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, das muss schon schwimmen. Schwester Billy! Abzurufen. Allmächtiger Gott, zu welchem eingegangen sind diejenigen, die du abberufen hast? Und ja, lassen Sie es doch gut sein, bis nach dem Gottesdienst, Sir. Wir unterhalten uns dann. Aber dann ist es zu spät. Sind Sie die Gattin? Ja. Na gut, da kommen Sie nachher auch mit. Ja, und ich bin der Schwiegervater. Aha. Wenn Sie auch, Sir. Ich schleiche mich schon mal vorsichtig hinaus. Sonst noch was? Der kann doch nicht seine Tante als seinen Onkel durch den Kamin schicken lassen. Aber genau, das habe ich auch gesagt. Wer sind Sie denn? Wir sind die Peacocks. Ist das eine Katze da neben Ihnen? Fredbeck! Hunde und Katzen sind im Krematorium nicht zugelassen. Wenn Fred Bates gehen muss, gehen wir alle. Gehen wir. Fahren Sie fort, wir sprechen uns noch. Allerdings, das hast du auch noch nicht erlebt, was, Fred Bates? Mit Transvestiten einer Scharum? Ja. Hör Sie da. Wenn Sie sich nicht zu benehmen wissen, kann dein Herr heranschaffen. Er hat auch eine Veranstaltung für die Israelhilfe. 7 Runden gegen Nabi Natter. Gestanden. Schau wie nur her, dein Muskelpaket. Nein, um Gottes Willen, dann lassen Sie. Und der Joe packt den schon zusammen. Aber bitte, Mrs. Peacock, keine Einäscherung. Fahren Sie fort, Reverend. Wir müssen voranmachen. Bringen Sie diesem halbstarrigen Kamel erstmal bei, dass er seinen Text richtig aufsagt. Es war meine Tante. Ja. Nie im Leben was anderes als eine Lady. Sitten Sie sich, mein Herr. Wir haben doch einfach keine Zeit, noch mal von vorn anzufangen. Wir sind durch den Stromausfall sowieso in Verzug geraten. Draußen warten sterbliche Überreste bis zum Rondell. Gehen Sie, Herr Holt, holen Sie unsere Nothelfer heran. Hol dir den Sarg zurück, Sammy. Gib doch andere Unternehmen. Ja. Abfahren, Reverend. 5, 4, 3, 2, 1, eins, zu spät. Ab. Oh, da kommt sein Schläger drum. Werft die Gesellschaft raus, Jungs. Schlacht ihn. Das ist recht, meine Herren. Und jetzt die Türen zu. Und in deinen ewigen Frieden. Schrecklich. Einfach schrecklich. Schon gut, Schatz. Nein, Sam, es ist nicht schon gut, Schatz. Quinny ist behütet aufgewachsen. Das will ich nur nie. Das musst du einsehen, Sam. So etwas ist er einfach nicht gewöhnt, aus dem Krematorium vertrieben zu werden. Alle Schuld von deiner Tante. Was muss sie Billy heißen? Eben von vornherein Missdeutungen ausgesetzt. Schon. Aber ich hab's dem Pfarrer doch erklärt. Ach, du bist aufgestanden und hast ihn ein halsstarriges Kamel genannt. Oh. Ja, ja, wir wissen es, Kind, wir wissen es. Kein Ausdruck, Sammy, der sehr gebräuchlich ist bei uns in St. Cuthbert. Oh. Quinny! Nicht, bleib da. Bleib da, Lassie. Es tut mir so leid. Das ist meine Schuld, weil ich St. Cuthbert erwähnt habe. Das hat Erinnerungen geweckt an ihre Kinderzeit. An Andachten im Rüschenkleid, mit Blumen im Korb. Bei einem Erntedankfest stand sogar ihr Name auf einer großen Melone. Wie nett. Na, schon was anderes natürlich, als mit einer Trauergemeinde kopfüber die Krematoriumstreppen runterzufliegen. Ja. Es tut mir wirklich leid. Ja, du bist ein gutherziger Kerl, Sam, aber... Sowas ist Quinny völlig fremd. Wie gesagt, ich war mein Leben lang konservativ eingestellt. Und Ma hatte das Hutgeschäft. Und Quinny kannte vom Tag ihrer Geburt an nur Wasserspülklos. Willst du sie verlieren? Nein. Dann schlag dir Verdreschen und dumme Streiche aus dem Kopf. Ich sag dir was. Leg dir ein Hobby zu. Eines, bei dem Quinny mitmachen kann. Zum Beispiel? Naja, also, Ma und ich hatten immer eine Menge Spaß mit unserem kleinen Treibhaus. Ach, du Liebes. Bei weitem nicht das dümmste Treibhaus. Es gibt ganz kleine, Sammy, die in einem Hof Platz haben. Ein Treibhaus? Ja. Beschäftige dich mal mit dem Gedanken. Ich habe da noch ein paar Kataloge. Quinny, komm rein, Kind. Hast du mit ihm gesprochen? Wir haben uns von Mann zu Mann unterhalten. Und hat er eingesehen, worum es geht? Absolut. Komm, setz dich zu uns, Kind. Wir studieren die Kataloge zusammen. Ich zünd mir meine Pfeife an. Also dann. Mein Favorit ist das Nirvana. Hm, ziemlich geräumig. Oder das California. Noch geräumiger. Was kosten die denn? 230 Pfund. Bist du übergeschnappt, sag mal? Daddy kann dir doch nicht einfach... Ruhe, Kind, Ruhe. Na, für das Nevada oder das California war Ma damals auch nicht zu haben. Ja, meines ist ziemlich klein. Ich weiß noch, wie du dir an der Querstange den Kopf angeschlagen hast. Und wie? Erinnerst du dich, Sammy? Als er reinkam und sich den Kopf hielt? Ja, aber er kam vom Billardspielen. Hatte entsetzliches Schädelbrummen. Ja, ich wollte damit nur sagen, wie klein das Treibhaus ist. Oh, sonst fand ich's tadellos. Aber er kam vom Billardspielen. Das weiß ich. Und sein Partner hatte ihm die Kugel an den Kopf geworfen. Lächerlich. Oh nein, Sam. Er hatte bei einem Billardturnier mitgespielt. Ja, schon, aber... Und kam zurück und hielt sich mit beiden Händen den Kopf. Er hatte Kopfschmerzen, weil ihm... Weil ihm sein Partner eine Billardkugel an den Kopf geworfen hat. Sam, mein Partner hatte mir keine Billardkugel an den Kopf geworfen. Warum kamst du dann nach Hause und hast dir den Kopf gehalten? Im St. Kaspar Herrenclub werfen wir nicht mit Billardkugeln. Oh, Sam, du bist wirklich nicht ganz bei Trost. Daraus... Dass mein Daddy vom Billardspiel nach Hause kommt und sich den Kopf hält, ergibt sich doch noch lange nicht, dass sein Partner mit Kugeln nach ihm geworfen hat. Scheint aber die logische Erklärung. Logisch, logisch. Höchstens, wenn man so verrückt ist wie du. Völlig unvereinbar mit dem Niveau unseres Herrenclubs. Sicher, umso bedauerlicher, dass es passiert ist. Also, um's klarzustellen. Ich war mit Kopfschmerzen zum Billard gegangen. Ich kam mit Kopfschmerzen vom Billard zurück. Aber geholt hatte ich mir die Kopfschmerzen vorher. Und zwar dadurch, dass ich mich an der Querstange meines Treibhauses gestoßen hatte. Deines kleinen Treibhauses? Jawohl. Es muss auf einer der letzten Seiten dieses Katalogs zu finden sein. Da. Da ist es, Sam. Bijou heißt es. Richtig. Und das empfiehlst du mir? Ja. Ein besseres Mistbeet, oder? Oh nein. Nicht im Mindesten. Und falls Beheizung erwünscht wird, wird für Bijou links abgebildeter Paraffinbrenner empfohlen. Danke, danke, danke. Vielmals. Um einen kleinen Nachteil nicht unerwähnt zu lassen. Du musst natürlich, wenn es wirklich kalt ist im Winter, Sammy, nachts aufstehen und den Tank nachfüllen. Aber welches Hobby hat nicht seine Beschwernisse? Es ist mir gerade wieder eingefallen. Ja. Ich erinnere mich jetzt haargenau, dass du seinerzeit den Namen von dem Kerl genannt hast, der dir die Billardkugel an den Kopf geworfen hat. Du bist absichtlich gemein. Wie, Sammy? Ja. Ich hab's mit dir ausgehalten. Aber jetzt ist Schluss. Und ich lass mich nicht in eine verdammte Hundehütte abschießen. Sam, nimm dich zusammen. Ach, du kannst mich. Jetzt reicht's. Ich will nicht mehr. Ich kehre zu euch zurück, Daddy. Setzt dir wohl schwer zu, Mr. Eckhart, ne? Wenn du sogar deine Maschine vernachlässigst. Die Maschine krieg ich schon wieder hin. Was kann ich denn tun zur Verbesserung deiner häuslichen Situation? Nichts. Also wenn die Peacocks die Wurzel des Übels sind, dann werfe ich sie mit Vergnügen raus. Mann, nein, wir sind doch da zu Hause. Naja, schon. Hab aber kein Recht darauf, genau genommen. Ich sehe jetzt mal zu, dass ich die Maschine hochkrieg. Ja, scheint verdammt nötig zu sein. Mr. Hilsonswit! Mr. Hilsonswit! Was passiert, Smith? Die Dampfmaschine bleibt jeden Augenblick stehen. Ja. Feierabend. Jetzt stehen auch die Webstühle still. Also, das ist noch nie vorgekommen, Mr. Eckhart. Nicht ein einziges Mal seit Bestehen des Werks. Nie bis zum heutigen Tag haben bei Hethelthwaite die Räder stillgestanden. Weiß schon. Hast du keinen Stolz? Nee. Also, Herrgott, noch mal, du kommst nicht ohne deine verdammt empfindsame Frau aus und die Fabrik kommt nicht ohne deine elende Dampfmaschine aus. Wir drehen uns im Kreis. Also, wir können's nur noch wie Onkel Horace machen. Alles auf eine Karte setzen. Meinen Sie? Mr. Eckhart, beschafft ihr einen Wagen, der Sie zurückbringt. Aber der dürfte eine Soll kosten, was er will. Beschaff ihn dir und setz die verfluchte Maschine in Gang. Die Leistungskurve ist an diesem Punkt fast vertikal, Sir. Maximale PS-Leistung 352 bei 8000 Umdrehungen. 185 Meilen Spitze bei trockener Straße und Windgeschwindigkeit 0. Tadellos. Runter von der Kurve. Armaturenbrett von links nach rechts. Ampermeter, Öldruckanzeiger, Höhenmesser, Wende- und Querlagenanzeiger. Eieruhr, künstlicher Horizont. Jetzt einen Zahn zulegen. Ich nehme den Rosa. Mit lila Polster. Ist Queenie da? Nein, Sam. Die ist nicht da. Oh. Sie ist weg. Oh. Gibt's irgendwas, was ich... Ich wollte nur ein Geschenk machen. Tja. Ist nicht da. Und Sam... Es ist nicht mehr mit Blumensträußen getan. Nee, das... Es handelt sich um den da. Was denn? Der gehört doch nicht dir? Ihr, wenn sie ihn will. Tonnenwetter. Aluminiumfelgen. Ja. Tonnenwetter. Na, hättest du Lust? Auf eine kleine Spritztour? Ja, gut, Sam, gut. Nur kurz ein Stück auf jeden Fall. Gut, ich zieh mir nur schnell die Schuhe an. Die Kurve nehmen wir im fünften. Vorsicht, Sam, Polizeikontrolle! Die sehen wir nie wieder. Haben Augen gemacht, die Herren von der Polente, wa? Nicht so schnell, Sam! Nicht so schnell! Die Kurve, Sam! Sam, wir heben ab! Wir fliegen! Oh! Kopf ist einbandagiert. Schneid mir zwei Gucklöcher aus. Was? Mit der Schere. Gucklöcher. Ich frag die Schwester. Nein. Ich möchte dich sehen. Vielleicht nehmen sie dir den Verband bald ab. So lange kann ich nicht warten. Ich kann nicht so lange warten. Los, mach schon. Mein Gott. Was werden Sie sagen? Ach, lasse doch. Oh. Queenie. Ich hatte schon fast vergessen. Was, Sammy? Schneid mir ein Loch für den Mund. Für den Mund. Dann sag ich's dir. Los. Sie werden schön böse mit uns sein. Ach, macht nichts. Nur zu. Oh. Queenie. Sam. Ist alles wieder gut? Ja. Oh. Sammy. Und dein Daddy? Weilt noch unter uns? Hat nicht viel gefehlt. Er wird gerade hereingefahren. Hallo, Sam. Sam, was ist? Sam! Seine Stirnlocke und seine Augenbrauen sind versenkt. Guck mal. Also, ich bin nicht da, um mich auslachen zu lassen. Du siehst wirklich komisch aus, Daddy. Hast du dich selbst schon mal angesehen, Sam? Nee. Halt ihm deinen Spiegel hin, Queenie. Hey. Du siehst aus wie eine Kürbislaterne. Was ist denn, Kind? Ich hab's ihm noch nicht gesagt. Was nicht gesagt? Sam, hör zu. Lass, Kind. Ich bring's ihm bei. Was denn? Was ist denn los? Oh, mein armer Sammy. Sam, dies ist dein Moment, in dem ein gewisses Maß an Gottvertrauen günstig ist. Alles meine Schuld. Nicht im geringsten. Also Gottvertrauen. Lass, Daddy. Sammy. Sammy, du... Du fährst auf einem Bein lahmen. Holzbein? Nein. Aber eins ist kürzer als das andere. Oh. Ich will gewiss nicht predigen, Sam, aber ganz ohne Gottvertrauen. Wie viel? Gottvertrauen? Nein, kürzer. 5 Zentimeter. Das linke. Also, wenn dir's ein Trost ist. Ich bin genauso beschädigt. Nur umgekehrt. Naja, weil ich ja auf der anderen Seite saß. Bei ihm ist das rechte kürzer. Sam. Tut mir leid. Du, tut mir sehr leid mit deinem Bein. Sam! Ich habe mir nur gerade vorgestellt, wir könnten uns solche dicke Hufe machen lassen, zum Ausschlagen, wenn uns Kerle in den Weg laufen. Also mit all sowas muss Schluss sein, Sam. Ma hat in einer Woche eine halbe Tonne Natronpulver verbraucht. Und Quinny, die ein empfindsames Kind ist, gibt ihr nur noch mal eine Chance, wenn... Daddy. Was, wenn, was? Naja, er muss es ja wissen. Dann sag du's ihm, Quinny. Sie haben gemeint, Sammy, dass es vielleicht hilft, wenn... Ach, nein, es kommt mir so gemein vor. Kein Grund. Er hat ein Recht darauf, so zu sein, wie er ist. Aber er hat kein Recht darauf, anderen die Beine zu kürzen. Wir haben dich für eine kleine Sitzung beim Psychiater gebucht, Sam. Ja, dann soll man nachsehen, ob alles stimmt bei dir da oben. Setzen Sie sich bitte. Danke. Wir wollen Ihnen nichts Böses. Wir bitten Sie nur um eins. Machen Sie den Mund auf. Ah. Nein, nicht doch. Wir haben nicht die Zeit, lange nach Ihren miesen kleinen Geheimnissen zu stöbern und zu stochern. Es ist ganz normal und natürlich, solche verkackten Ideen zu haben. Sie teilen sie mit Millionen von Menschen. Tatsächlich? Na ja, nur rund um die Erde immer die gleichen perversen, degutanten, bescheuerten Ideen. Welche? Die ganze Skala. Also keine Schuldgefühle deswegen. Treiben es alle wie Sie. Millionen. Was? Wir wollen Ihnen den Rücken steifen. Darum geht's. Sie brauchen sich nicht zu verstecken. Nein. Ja, keiner lebt für sich allein. Nein. Wir sind da, um Ihnen zu helfen. Danke. Um Ihnen das Gefühl der Zugehörigkeit zu dem Schmutzhaufen genannten Menschheit zu geben. Dankeschön. Nichts zu danken, zahlt alles der Staat. Ich mache Sie jetzt mit Ihrem behandelnden Arzt bekannt, Dr. Cecil. Sagen Sie, Sie waren nicht zufällig einmal Direktor des Krematoriums? Also werden Sie mir nicht frech, Freundchen. Verzeihung. Wenn Sie wieder hier hereinkommen, Ihr Gehumpel möchte ich mir verbieten haben. Mein eines Bein ist kürzer als das andere. Für die Art Neurosen haben wir ja keine Betten. Ja? Roy, das ist Ihr neuer Patient, Mr. Jones. Nehmen Sie ihn gleich mit. Ich heiße Gerne. Nicht Jones. Er bildet sich ein, dass sein eines Bein kürzer ist als das andere. Interessant. Also, darauf können Sie schon mal aufbauen. Kommen Sie bitte mit. Roy, schicken Sie mir bitte den nächsten. Aber keinen von den Stotterern. Wir sind schon in Verzug. War er hässlich zu Ihnen, mein Schnuck? Naja, wenn man den ganzen Tag Dachschäden reparieren muss. Ja, er ist ein armer Tropf. Ich freue mich, dass er Sie zu mir geschickt hat. Ja, ich auch. Man kann es ja immer gleich sagen, wie? Ich meine, entweder funkt's oder nicht. Ja. Und wir zwei wollen Freunde bleiben. Auch wenn Sie mir nicht helfen können. Ja. Aber wenn's Ihnen gelänge, wäre es absolut himmlisch. Bitte. Gern. Also dann. Wie steht's mit Träumen? Ich hatte dieses Jahr noch keinen einzigen Patienten mit einem verwertbaren Traum. Ich habe einen Traum. Einen hübschen? Sehr. Ja? Ich träume, dass Queenie zurückgekommen ist. Ja? Wieder bei mir ist. Ja. Und dass es mit mir aushält. Ja. Das ist alles. Aha. Ja, es tut mir leid, wenn er nicht das ist, was Sie... Oh, doch, doch, doch, doch. Ja, ich meine, wenn er nicht verwertbar ist, ne? Nein, ist nicht schlimm. Besser, er ist hübsch und kurz als verwertbar, aber unappetitlich. Ach, ich kann Ihnen sagen, die Leute bringen mir die grässlichsten Träume an. Und alle schon gedruckt. Tut mir wirklich leid. Sie lesen sie in den Heften im Wartezimmer. Schockierend sind sie trotzdem, wie? Wahrscheinlich. Überhaupt, was man alles zu hören kriegt. Sie würden es nicht für möglich halten. Ein Mann zum Beispiel im reifen Alter. Ich sollte nicht aus der Schule plaudern. Kein eigentlicher Patient, ein armer Kerl, der bei einem Autounfall einen Puff abgekriegt hat. Ich habe auch einen Puff abgekriegt beim Autounfall. Armer Schnuck. Moment, wenn Sie sagen, ein Puff, meinen Sie dann... Ein Puff. Linker Fuß, 5 cm kürzer. Nein, nein, nicht mein Spring ins Feld. Strengen Sie sich nicht zu sehr an, wir wollen nichts erzwingen. Wir sehen uns ja wieder, nicht wahr? Doch, bitte, bitte. Ja. Also, tut mir leid. Keinerlei Grund. Donnerstag um 3. Ja. Wir werden viele lange Schwätzchen halten, wir zwei beide. Mein Goldjunge. Setzen Sie sich, Mr. Bengel. Danke. Tja, also, unser Dr. Cecil... Guten Tag, Mr. Bagnell. Ah, Sie kennen sich. Also, unser Dr. Cecil hat sich Ihren Herrn Schwiegersohn gründlich vorgenommen. Vielen Dank. Hinreißender Junge. Und zwar während einer Periode von... 3 Monaten. Sehr guter Bericht, Roy. Mit Anteilnahme geschrieben. Wärmster. Und hier haben wir das Ergebnis. Mr. Bagnell, Ihr Herr Schwiegersohn leidet an Aggressivität. Tja, dann bedanke ich mich für den Besuch, Mr. Bagnell. Aber... Wären Sie wohl so freundlich, im Hinausgehen den Nächsten zu mir zu bitten. Roy, was ich Sie fragen wollte, können Sie am Dienstag die Abendvisite für mich übernehmen? Mit größtem Vergnügen. Doktor! Wen haben wir denn da? Ist das der neue Schizo? Nein, das ist Mr. Bagnell. Was? Ist er schon wieder da? Er war doch noch gar nicht weg. Was fällt Ihnen ein, den ganzen Vormittag in meinem Sprechzimmer herumzulungern? Bleiben Sie ruhig, Edward. Besser, Sie gehen, verehrtester. Er ist etwas labil heute. Ja, aber wegen Sam... Ich habe es Ihnen doch gesagt. Er leidet an Aggressivität. Aber ist das alles, was Sie dabei... Nein, es ist nicht alles. Falls Sie das dringende Bedürfnis haben, in die Kloake einzutauchen. Edward, nehmen Sie Ihr Librium. Och, diese Scheißanstalt ist von lauter Irren bevölkert. Edward, pfui. Ihr Herr Schwiegersohn! Soll ich wirklich bei seiner Paranoia anfangen und nicht mehr aufhören? Kaum 2 Minuten war er in diesem Zimmer. Schon hat er mich zum Direktor des Krematoriums gemacht. Doch, doch, da besteht wirklich eine gewisse Ähnlichkeit. Also jetzt reicht! Jetzt habe ich die Nase voll! Endgültig! Edward, Edward, Sie sollen nicht mit Büchern werfen. Pfui, pfui, pfui. Na, wir behandeln seinen Schwiegersohn? Zum Dank will der Affe hier stänkern. Edward Schuss, setzen Sie sich hin. Er ist kein Affe, er ist ein Gottesgeschöpf, ein Mitmensch, ein kostbares, einzigartiges Individuum, allenfalls mit einer leichten, fetischistischen Fixierung auf die Sonntagsschuhe seiner Tante. Sonntagsschuhe seiner Tante? Und der hat hanebüchner Mistes mir noch nicht vorgekommen, seit ich Freud gelesen habe. Edward? Irre, wohin man sieht! Lassen Sie sich häuslich hier nieder! Haben noch nie was von einer Besucherordnung gehört. Edward, Sie machen sich nicht beliebt bei den Leuten auf diese Weise. Und die kennen ja noch nicht mal das Kinderbox, wenn du so vor ihrer Nase schüttelst. Die Pavlovschen Hunde, meinen Sie, starten beim Rennen in White City. Hören Sie zu, Edward, lieber. Sie können sich doch nicht beklagen. Sie fahren Ihren Jaguar und haben Ihre Villa auf Zypern. Was zum Teufel? Gut, gut, wie beliebt. Aber benehmen Sie sich und verderben Sie uns anderen nicht das Geschäft, ja? Edward, Mr. Bagnall steht immer noch da. Ja, dann sorgen Sie dafür, dass er nicht mehr da steht! Sie Tunte! In die Zwangsjacke mit ihm! Also, ich habe immer noch einen ganz steifen Nacken. Und wenn Ma hört, dass sie mich in eine Zwangsjacke gesteckt hat... Ja, du, ich weiß schon. Du weißt es nicht wirklich, Sammy. Nicht wirklich. An dir, da läuft sowas ab. Du kannst dich nicht in andere versetzen. Doch, ich kann's. Und ich will auch alles tun, wenn du nun bei mir bleibst. Und ich will tapfer sein. Nur ich weiß. Und ich habe mir überlegt, sollen wir woanders hinziehen? Ich meine, weg von den Peacocks und Fred Bates. Ja. Jawohl, Sam. Schaff dir was Eigenes. Sehr gut. Außerdem, du erinnerst dich, ich habe vor einiger Zeit einmal davon gesprochen, eine gewisse Summe in ein Hutgeschäft zu investieren. Ja. Nicht sofort. Ich hab's nicht flüssig. Klar. Aber im Prinzip. Vielen Dank. Du bist lieb, Daddy. Zweitschönster Kohlkopf, Mr. Sam erkreuzt Queenie! Schon ja, dass er nicht mehr mit uns gespielt hat. Er ist auf den Hund gekommen. Viele Dominospieler kommen auf den Hund. Das sind immer die Frauen. Da vorne steht er beim Pfarrer. Der will sich wohl einen Billion-Kohlkopf ergattern. Eine Hypothek aufnehmen? Glaub nicht, dass ich dir das raten würde, Mr. Aykroyd. Das ist nur ein besseres Wort für sich in Schuldknechtschaft begeben. Acht Steckdosen, Fernsehantenne, Heizungsthermostat, Einbauschränke. Jawohl, Madame, werfen Sie ruhig einen Blick hinein. Und hier draußen, das Stück Grund ist der sogenannte Garten. Kann ich mich auch mal oben umsehen? Gewiss, Madame. Geradeaus, wenn Sie raufkommen, das Kinderzimmer. Wenn Sie den Herrn Gemahl und mich inzwischen entschuldigen. Was die Eingangsstufe betrifft, Sir, Sie hatten da einige Schwierigkeiten, hinaufzuhumpeln. Das geht schon. Das also, geht. Also für asymmetrische Herrschaften lässt sich selbstverständlich statt der Stufen eine Rampe erstellen. Dann kommen Sie sozusagen wie angeschossen ins Traute ein. Stufen sind mir lieber. Eintritt und unerwünschte Typen sind wieder unten. Ja, wenn es so steht, dann möchte ich Sie nur darauf aufmerksam machen, dass wir auf Nummer 23 einen Polier beschäftigen, der bei einer Sportveranstaltung für die Israel-Hilfe 7 Runden gegen Nobby Natter gestanden hat. Nee, nichts, Schatz. Also, gut, Kinderzimmer in Ordnung, Madame. Super. Und so wie es ausgelegt ist, können Sie das Bettchen gegen die eine oder die andere Wand stellen. Ja, ja. Beziehungsweise, je nachdem, auch gegen die dritte. Ja, also wenn man das Fenster als Wand zählt. Ja, und warum sollte man das Fenster nicht als Wand zählen? Ja, schon, ja. Vernageln Sie es mit einer Hartfaserplatte und wenn es dann so am laufenden Band dahin geht, dann schichten Sie Ihre Brut übereinander. Also, ich glaube nicht, dass er... Sam, was bist du denn mit dem Brett? Nichts. Nichts, Schatz. Als dann ab ins Büro mit Heiaho und angezahlt wird. Ja, das wissen Sie ja, in Bar. Hat geheißen, Sie seien gestorben. Namen Dr. Cecil. Name Bester. Ich bedanke mich im Namen des Kirchenvorstands für die Dekoration des Altars. Nicht zu danken, mein Lieber. Ah, Sammy. Oh ja, hallo. Ja, du musst dir ansehen, was Dr. Cecil mit deinem Kohlkopf gemacht hat. Namen, Queenie. Namen. Mr. Beckler. Oh, sehr hübsch, Dr. Cecil, das ist wirklich sehr hübsch. Super. Ja. Hängt der Kohlkopf da an einer goldenen Kette? Einer vergoldeten. Er kam nicht recht zur Geltung unter all dem Suppengrün. Da habe ich mir gesagt, soll er doch frei von der Decke schweben. Smithson, mein Lieber, ja. Könnten wir mal die Beleuchtung einschalten? Natürlich. Oh, das ist ja wunderbar. Das ist ja fantastisch. Sehen Sie, er bekommt auch Licht von rechts und links oben aus dem Querschiff. Sehr gut, sehr schön. Ja, wirklich. Die Blumen werden auch von hinten angestrahlt und nachher... Wenn der Gottesdienst in Gang ist, streicht farbiges Licht von einem Drehscheinwerfer über die Chorjungen. Ach, was für Einfälle Sie haben, Dr. Cecil. Tut sein Bestes. Guten Abend, Mrs. Tennant. Ja. Major Bragg. Mrs. Peacock. Na, Mr. Smithson. Und der sitzt aber fest. Ich bin von Joe Briggs, dem alten Hüttenhocker. Er hat unser Abflussrohr gerichtet. Geh in die Bank rein. Na, Joe. Hast du da Fred Braids mitgebracht? Der geht gerne in die Kirche. Ja, aber dass er sich benimmt, ja? Namen, Mr. Hessenswaite. Ist der Pfarrer schon da? In der Sakristei. Zieht sich um. Na, wenn der Schienbeinschutz angelegt ist, sagen Sie ihm einen Gruß von mir. Er soll ja nachher ein paar kräftige Brocken Fleisch in seine Gemüsepredigt mischen. Fleisch, Mr. Hessenswaite? Ja, den Leuten was zu kauen geben. Sie mal ein bisschen im Höllenfeuer braten. Von der Maßlosigkeit reden. Der Verschwendungssucht. Alle guten Gaben haben wir von oben, dank sei dem Herrn, und dank dem Herrn, ihm wollen wir loben. Also zu dem, was man vielleicht die Sollseite der Bilanz nennen könnte. Und wenn wir uns nun von Verschwendungssucht und Maßlosigkeit dem zuwenden wollen, was man vielleicht die Habenseite nennen könnte, dem Füllhorn der himmlischen Gaben, die der Herr uns, seinen Kindern, bereitet hat, dann... insbesondere den Gaben seiner Erde, die wir nach seinem Geheiß bevölkern, und vor allem insbesondere diesen ihren Früchten, die wir um uns gebreitet haben, ja, sie sogar über uns schweben. Ja, in der Tat, alles Gute kommt von oben. Aber wenn wir von den himmlischen Gaben und den Früchten der Erde sprechen, dürfen wir nicht nur an Obst und Gemüse denken, sondern auch an die vielen anderen Abteilungen im großen Warenhaus unseres Herrn. Werkzeuge, Bohrmaschinen, Unkraut, ich kann es nicht ändern, so. Stopf dir deinen Hut in den Mund. Lass das Getrommel, Oma, der Pfarrer will seine Predigt loswerden. Herrenoberbekleidung. Kann niemand helfen? Kein Mensch ein Hustenbonbon bei. Ja, oder ein Saft. Gnadenstoß wäre das Wirksamste. Ist denn kein Arzt im Haus? Ihr Husten hat den Dachbalken in Schwingung versetzt. Vorsicht! Oh, Achtung! Ja! Das Dach hinterher! Alles gut! Alles ins Freie! Das Dach ist frei! Mr. Hazel, frei! So kommen Sie doch! Ich habe gerade erst was auf den Teller gelegt! Ich gehe nicht ohne die verdammte Predigt! Oma, komm schon ein bisschen, Dalli! Komm doch raus! Danke, Sam. Danke, Sam. Geht nichts über eine Tasse Tee bei solchen Gelegenheiten. Queenie. Sag was. Na, lass er am besten, Sam. Hm. Tut mir wirklich sehr leid um Grandma Peacock, Joe. Schicksal. Tja. So haben wir dergleichen beim Militär auch zu sehen versucht. Und Fred Bates ist es traurig. Oma war doppelt so alt als gut und recht. Aber Fred Bates war ein erstklassiger Rattenfänger. Nimm dir ein Stück Kuchen, ja? Danke, Sam. Erstklassiger Rattenfänger. Hm. Und der arme Mr. Haventhwaite. Auch begraben unter den Trümmern. Naja, war ja ein anständiger Arbeitgeber, alles in allem. Ein erstklassiger Rattenfänger. Ich habe nur einmal was Ähnliches erlebt. Als uns der Unterstand damals auf den Kopf kam. Dem halten es noch die Dommes um mir bei Monte Cassino. Aber ich wage es kaum, nach Hause zu gehen und Ma davon zu erzählen. Ja, das wird ja bestimmt gleich wieder. Du musst ja nicht, oder? Was? Zu Ma nach Hause gehen. Geh in den Roten Löwen. Da hocken genug Snotties herum. Ruhig, beruhige dich. Das ist der Schock. Und red nicht mit mir wie mit Ma. Was will sie jetzt im Hof? Das weiß ich auch nicht, Sam. Lass sie, Sam. Ja? Hier seid ihr alle also. Und Siffeltee. Wir haben gedacht, ich hätte es erwischt, Oma. Siffeltee, während die Feuerwehr Leib und Leben riskiert, um uns zu bergen. Namen Mr. Helfernsfeld. Was sage ich immer? An der englischen Kirche nagt der Holzwurm. Wer ist denn gekommen? Oh mein Gott. Mr. Hathornswaite hat sehr freundlicherweise seinen Chauffeur angewiesen, mich nach Hause zu fahren, nachdem sogar die nächste Familie uns unserem Schicksal überlassen hat. Und wo ist Fred Bates, Oma? Ja, wie soll ich wissen, wo Fred Bates ist? Sie haben mich 60 Meter hoch durch die Luft gehievt, in einem Kübel. Er sitzt schon wieder auf der Mauer, leider. Oh, er ist ein ausgekochter Kater. Hat ganz alleine herausgefunden. Und bravo. Ein erstklassiger Rattenfänger. Also haben alle überlebt. Würdet ihr jetzt bitte gehen? Wir gehen ja schon. Na. Zerhusten Sie mir nicht meine Siedlung, Mrs. Peacock. Kann nichts dafür. Mach's Fenster auf und hust ins Freie, Oma. Nichts da, Fenster. Bringt sie nach Hause, bevor das Dach hier auch noch runterkommt. Aber das Kirchendach ist nicht wegen mir runtergekommen. Das war er mit seinem verdammten Kohlkopf. Du warst mit deinem verdammten Geratter und Gerassel. Der Bursche auf der Kanzel war's. Kein Höllenfeuer, aber alles Gute kommt von oben. Ganz gleich, wer's war. Ihr geht jetzt. Winnie. Du auch, Daddy. So gut. Wenn du eine Tasse Ovomaltine willst, Queenie, ich... Nein, danke. Es wird sicher, anders. Wenn wir erstmal umziehen, ein neues Haus. Nein, nichts neues Haus, was mich betrifft. Ich zieh nicht um. Verstehe. Ach, du kannst es eben nicht lassen, was? Was? Oh, du kannst es nicht lassen! Du kannst und kannst es nicht lassen, oh Fatsch! Kannst doch mal! Schalke, ey, beruhige dich, Schatz. Ich hab doch nichts getan. Vini, das tut weh. Ja, das soll es auch. Ah, au. Sammy, auf das Fensterbrett. Vini, komm her mit Sammy, los. Gib's ihm, Queenie. Oh. Au. Gib ihm voll in sein Hängebein, Queenie. Au. Hast du jetzt genug? Nein! Oh, dieser Dreckskerl! Schlägt dir den Kopf auf den Boden! Dreckskerl! Gibst du jetzt auf? Nein! Auf den Boden! Genug? Das nächste Mal haust du ihn zusammen. Los und jetzt ab mit euch in die Becken. No. Oh, Caroline, runter vom Fenster. Ach Mann. Ah, ist doch nicht das letzte Mal, Kind. Wir sehen uns wieder an. Es tut mir leid, Queenie, aber ich hab doch wirklich nichts. Ach, schon gut. Ich wollte nicht, dass du dich aufregst. Ich hab mich nicht aufgeregt. Nee, stimmt. Nein, wirklich nicht. Wenn wir hier wegziehen. Wir ziehen hier nicht weg. Nein? Nein. Du? Hm? Ich habe noch nie zuvor ein Mädchen verhauen. Ich bin noch nie verhauen worden. Ach, und die Peacocks als Zuschauer. Es ist schrecklich, wie? Ja, ist es. Wirklich. Ganz schrecklich. Entsetzlich. Wie kann man nur? So was. Es ist einfach unmöglich. Blödsinnig. Haarsträubend. Völlig verrückt. Queenie. Sam. Vor allem Queenie, aber auch Sam, Fred Bates und andere. Ein Hörspiel von Don Haworth. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim und Marianne de Barde. Sie hörten das Stück in einer Aufnahme des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart aus dem Jahr 1975. Die Rollen und ihre Sprecher waren Sam Aykroyd, Ulrich Haß. Queenie, Susanne Beck. Vater Daniel, Hermann Schomberg. Mrs. Peacock, Ursula von Reibnitz. Mr. Hathenthwaite, Hans Korte. Der Pfarrer, Herbert Weisbach. Der Krematoriumsdirektor, Robert Rathke. Der Autoverkäufer, Frank Engelhardt. Der Immobilienhändler, Hans-Helmut Dicko. Die Ärzte, Wilhelm Grimm und Otto Kurt. Ferner wirkten mit Ingrid Fernold, Dagmar Kötting, Alice Pezziner, Heike Wilken, Otto Bolesch, Wilhelm Zeno Diemer, Wolfgang Höper, Helmut Kühnle, Norbert Lammler, Wolfgang Löhnert, Klaus-Dieter Mühleisen, Uwe Jens Pape, Ulrich Selzer, Wolfgang Schwalm, Arne Stechow und Hans Treichler. Musikalische Einrichtung Mladen Gutescher. Ton und Schnitt Walter Jost und Melita Schindl. Regie Otto Düben.